wenn wir marschieren, lassen wir uns nicht attackieren. Wir werden uns nicht vor euch verstecken, werden die Fäuste euch entgegenstrecken. Unsere Order lautet, bekämpft den Feind. Wir werden niemals vor euch weichen, denn die Hände in Richtung Himmel reichen. Wir stehen immer noch zum großen deutschen Reich. Der Tanz beginnt gegen Korruption für die Nation. Gegen Kapital der besseren Gesellschaft und ihrer Weltherrschaft. Gegen den Verrat, gegen Kommunismus und Bolschewismus. Gegen das Blut, wenn es sein muss, gegen die ganze Welt. Wir werden uns nicht vor euch verstecken, werden die Furcht euch entgegenstrecken. Unsere Order lautet, bekämpft den Feind. Wir werden niemals vor euch weichen, werden die Hände Richtung Himmel reichen. Wir stehen immer noch zum großdeutschen Reich. Wir hassen euch und eure Lügen, die das Volk betrügen. Der Kampf beginnt gegen Sklaverei und Tyrannei. Die Wände naht gegen die besseren Herren, werden wir uns wehren. Die Zeit ist reif, nun sind wir zu gegen Volksbetrug. Wir werden uns nicht vor euch verstecken, werden die Fäuste euch entgegenstrecken. Unsere Order lautet, bekämpft den Feind. Wir werden niemals vor euch weichen, werden die Hände Richtung Himmel reichen. Wir stehen immer noch zum großdeutschen Reich. Wir werden uns nicht verstecken, wenn die Fäuste euch entgegenstrecken. Unsere Order lautet, bekämpft den Feind. Wir werden niemals vor euch weichen, wenn die Hände Richtung Himmel reichen. Wir stehen immer noch zum großdeutschen Reich.